Abschnitt 3 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Abenteuer, erster Teil. Der Abschied war genommen, der Kommerzienrat hatte sich aber schon vorher ernstlich von Dorothee sowohl wie von seinen ihn begleitenden Bekannten den Titel verbeten. Und Herr Mahlhuber, wie er jetzt schlechtweg hieß, war eben noch einmal im Wagen aufgestanden, seinen Rücken oder Sitzkissen anders zu ordnen, als die Peitsche des Postillons mit kräftigem Schwunge die eingespannten Pferde traf und diese so rasch und plötzlich anzogen, dass sich der darauf ganz Unvorbereitete mit einem Schwung und Wurf auf den Schoß des Fremden setzte. »Bitte tausendmal um Entschuldigung«, rief er, so rasch ihm das möglich war, wieder aufschnellend den eigenen Sitz einzunehmen und eine verbindliche Verbeugung gegen den Fremden machend, die beinahe für die Dame verderblich geworden wäre. »Ich dachte gar nicht, dass wir so schnell abfahren würden. Es kann kaum 11 Uhr sein.« Der Fremde erwiderte kein Wort. Er hatte erst die Brauen finster zusammengezogen, aber ein Blick auf den Mann selber mochte ihm wohl sagen, mit wem er es hier eigentlich zu tun habe. So sein Gesicht nun wieder in die früheren, ruhigen Falten legend, sah er still und ernst gerade auf die ihm gegenüber befindliche Nummer 2, als ob der Herr Kommerzienrat gar nicht in der Welt gewesen wäre. »Setzen Sie sich nur um Gottes Willen erst einmal hin«, sagte die Dame, die indessen die Hand schützend vorgehalten hatte und jeden Augenblick einen ähnlichen Überfall wie auf den Fremden erwartet zu haben schien. »Meine Nerven sind so schon so aufgeregt und angegriffen.« Herr Mahlhuber drehte sich rasch nach der schönen Sprecherin um, und diesmal brachte ihn das Straßenpflaster mit einem plötzlichen Ruck gerade und glücklicherweise in seinen eigenen Sitz. Das furchtbare Rasseln und Schütteln des Wagens unterbrach oder verhinderte dabei vielmehr auch jede nur mögliche Unterhaltung. Es ließ sich kein Wort verstehen, und die Passagiere drückten sich schweigend in ihre verschiedenen Ecken und sahen die niedern Häuser von Giedelsbach, der Kommerzienrat mit einem eigenen Gefühle stiller Wehmut, die anderen beiden vollkommen gleichgültig an sich vorübergleiten. »Ach, dürfte ich Sie wohl bitten, das Fenster dort an Ihrer Seite aufzuziehen?« brach die Dame endlich das Stillschweigen, als sie die letzten Häuser von Giedelsbach hinter sich gelassen und die Luft frei und frisch über die blühenden Saatfelder herüberstrich. »Ich leide so sehr an Zähnen und fürchte, dass mir der Luftzug schaden könnte.« Der Fremde gegenüber rührte und regte sich nicht. Und der Kommerzienrat sah erst die Dame und dann sein Vis-à-vis etwas bestürzt an. Er hatte die stille Hoffnung gehegt, die Erlaubnis zu bekommen, eine Giedelsbacher Zigarre anzuzünden. Und wenn das Fenster, die wundervolle warme Luft draußen gar nicht in Betracht gezogen, geschlossen wurde, war daran nicht mehr zu denken. »Wollen Sie nicht so gut sein und das Fenster dabei sich zumachen?« sagte die Dame wieder, ohne ihm lange Zeit zum Überlegen zu gestatten, mit etwas lauterer Stimme, als ob sie fürchte, dass er am Ende schwer höre. »Ich kann die Luft nicht vertragen.« »Aber, Madame, bei diesem wundervollen Wetter«, wagte der Kommerzienrat eine oberflächliche Bemerkung, die ihm jedoch nichts half. Denn die Dame, von etwas resolutem Charakter und wahrscheinlich schon mehrfach auf Reisen gewesen, stand einfach auf, bog sich über ihren etwas scheu zurückweichenden Nachbar hinweg, stützte sich mit der linken Hand gegen den Fensterrahmen und zog die Scheibe selber in die Höhe. Es war Herrn Mahlhuber dabei fast so, als ob sie etwas vor sich hingemurmelt hätte, was gerade nicht wie ein Segen klang. Er konnte es aber nicht genau verstehen und war auch wirklich durch die entschiedene Bewegung viel zu sehr überrascht, recht darauf zu achten. Jede möglich gewesene Unterhaltung schien dadurch wieder ins Stocken zu geraten, und während der Mann ihm gegenüber, mutmaßlicherweise ein Engländer, stumm zu sein schien, zog die Dame aus einem großen, inwendig mit grünem Wachsstaffett gefütterten Kober eine Anzahl Viktualien, gestrichene Semmeln, Wurst, Käse und gebratenes Huhn heraus und begann ihre Mittagsmahlzeit, auf der nächsten Station wahrscheinlich die Table d'Hôte, wozu der Kondukteur gewöhnlich 10 Minuten Zeit gestattete, zu ersparen. Der Kommerzienrat fügte sich in sein Schicksal, rückte sich zurecht, lehnte den Kopf hinten an, entschuldigte sich bei seinem Vis-à-vis, von dem er wieder keine Antwort bekam, wenn ihn vielleicht seine Füße genieren sollten, faltete die Hände im Schoß, schloss die Augen und versuchte einzuschlafen, was er auch glücklich in demselben Augenblick zustande brachte, als der Postillon blies, der Wagen anhielt, der Kondukteur den Schlag aufmachte und hereinrief, dass hier Mittag gemacht würde und die Passagiere gefälligst aussteigen möchten. Der Fremde stand ohne weiteres auf, dem Rufe Folge zu leisten. Es konnte doch am Ende kein Engländer sein, denn er schien das Deutsche vollkommen gut verstanden zu haben, trat dem Kommerzienrat auf die Hühneraugen, ohne sich zu entschuldigen. Es war doch am Ende einer und verließ den Wagen, sein Mittagsmahl einzunehmen, während sich die Dame, als der Kommerzienrat noch unentschlossen stand, was zu tun, den Wagenschlag wieder zumachen ließ, der gefürchteten Zahnschmerzen wegen. Bis er sich besonnen hatte, vergingen mehrere Minuten, und wie er zuletzt doch noch einmal öffnen ließ und hineinging, behielt er dort eben noch Zeit, seine Table d'Hôte mit einem halben Taler zu bezahlen und zu finden, dass die Suppe zu heiß zum Essen sei, als der Postillon auch schon wieder zum Aufbruch blies und der Kondukteur mit einem »Es ist höchste Zeit, meine Herren« die Tür aufriss. Nach Tisch, wie es Herr Mahlhuber jetzt nannte, war er gewohnt, sein Schläfchen zu halten. Und wenn er auch um das Essen selber gekommen, erschien ihm das nicht als genügender Grund, sich auch um den Schlaf zu bringen. So alle seine früheren Vorbereitungen wiederholend, gelang es ihm diesmal wirklich, seine Wagenecke zu behaupten, und erst die Sonne, die schräg durch das Wagenfenster herein und ihm gerade auf die Augen schien, weckte ihn wieder aus seinem süßen Schlummer, dem er sich wohl 2 volle Stunden lang hingegeben. »Ach, dürfte ich Sie wohl bitten, das Fenster da in die Höhe zu ziehen?« waren die ersten Laute, die an sein noch traumtönendes Ohr schlugen, als er erwachte. Und als er etwas erstaunt um sich schaute, denn er hatte bis dahin steif und fest geglaubt, er liege zu Hause auf dem Sofa, und wunderte sich, welches Fenster Dorothee in die Höhe gezogen haben wollte, stieß ihn seine schöne Nachbarin leise an und setzte flüsternd hinzu, »Der Herr da drüben muss taub sein oder kein Deutsch verstehen, denn nicht allein, dass er sich weder rührt noch regt, wenn ich ihn um etwas bitte, nein, er zieht auch das Fenster jedes Mal ebenso schnell wieder herunter, wie ich es in die Höhe bekommen kann.« Er nimmt nicht die mindeste Rücksicht auf meine Nerven. »Der Barbar«, sagte der Kommerzienrat, während er seufzend ihre Bitte erfüllte. Er durfte sich doch nicht in eine Kategorie mit einem solchen Menschen stellen lassen. Durch diesen kurzen Wortwechsel waren aber auch die Schranken gefallen, die sich bis dahin einer Konversation hemmend in den Weg gestellt zu haben schienen. Herr Mahlhuber stielte nach seiner Nachbarin hinüber, die den Schleier jetzt in die Höhe gelegt und, wenn auch nicht mehr ganz junge, so doch regelmäßige, fast hübsche Züge hatte, und sagte mit einem etwas bedenklichen Kopfschütteln, der andere Passagier schlief gerade oder hielt wenigstens die Augen geschlossen, und er konnte eine solche Bemerkung vielleicht wagen, »Ja«, das Reisen ist mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden. »I nun, das weiß ich gerade nicht«, erwiderte die schöne Nachbarin, ihr Tuch wieder von der Backe nehmend, sobald das Fenster befestigt war. »Ich freue mich immer drauf, wenn ich einmal wieder hinauskomme. Nur der Postwagen kommt einem so langweilig vor, weil man die Eisenbahn jetzt gewohnt ist.« »Ja«, sagte Herr Mahlhuber, »er war noch nie auf einer Eisenbahn gefahren.« »Mir ist Reisen ein Vergnügen«, sagte die Dame. Herr Mahlhuber stöhnte, denn das erinnerte ihn an den traurigen und ernsten Grund, der ihn aus seiner Heimat vertrieben, und er erwiderte leise und kopfschüttelnd, »Ach, ich wollte, ich könnte das auch von mir behaupten. Aber eine Sache hört auf, ein Vergnügen zu sein, sobald sie uns einmal vom Arzte anbefohlen wird.« »Sind Sie krank?« fragte die Dame teilnehmend. »Krank«, wiederholte Mahlhuber und atmete leicht auf, denn das Gespräch betrat ein Gebiet, auf dem er sich zu Hause fühlte. »Krank? Ja und nein. Krank kann man eigentlich nicht sagen. Haben Sie schon von großen Lebern gehört?« »Große Lebern, gewiss. Die Straßburger sollen die besten sein. Aber meine Schwägerin hat eine solche Fertigkeit darin erlangt, dass man sie gar nicht mehr von Straßburgern unterscheiden kann.« »Nein, die meine ich nicht«, sagte der Kommerzienrat verlegen und blickte misstrauisch nach dem Fremden hinüber, der zwar die Augen noch immer geschlossen hielt, aber um dessen Mundwinkel er doch glaubte, ein leichtes, boshaftes Zucken zu bemerken. »Ich selber leide daran. Meine Leber ist 3 Zoll zu groß.« 3 Zoll? Segne meine Seele«, sagte die Frau, »aber woher wissen Sie das so genau?« »Ah, die Wissenschaft hat darin jetzt bedeutende Fortschritte gemacht«, fuhr der Kommerzienrat rasch fort. »Eine solche speckige Entartung der Leber soll in unseren Zeiten auch gar nicht selten vorkommen, und durch das Anstoßen derselben an Rippen, Zwerchfell und Magen kann man ziemlich genau berechnen, welchen Umfang sie erreicht.« Die Dame rückte etwas ängstlich auf ihrem Sitz, und der Kommerzienrat fuhr fort. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.